Oh Baby, ich werd irgendwann die Eins sein. Du willst wieder zurück, doch ich sag bye bye. I like, wenn du sagst, ich war, dann irrst du dich. Babe, du interessierst mich nicht. Diese Zeiten sind vorbei, heute Rolex, Show Egg. Trotz allem trink ich halt weiß kein Moet. Ey, sowas wie dich brauch ich nicht. Ich sagte dir damals schon, Baby, bitte glaub an mich. Ich streif durch das Land mit nem Lächeln im Gesicht. Hab den Hype, bin bekannt, es gibt keinen besseren als mich. Keinen fresheren als mich. Du musst ein Busfahrticket holen, okay. Doch ich bin sowas wie ein Musterschwiegersohn. Damals Frust am Mikrofon, heute Weißledersitze, ja. Heute ernt ich neidische Blicke. Du wolltest mich nicht, weil deine Freundin es dir rät. Aber heute habe ich mit deinen Freundinnen ein Date, yeah. Das hört sich fies an für dich. Damals sagtest du, ich hab nur Bizeps, sonst nichts. Ich wollte dich niemals verlieren. Anstatt die Muskeln zu trainieren, trainier mal lieber dein Gehirn. Standardspruch, der auch im Internet lebt, wird von Kindern erwähnt, doch jeder Blinde versteht das. Eine Beziehung nur wirklich klappen kann, wenn die Frau, die du liebst, auch wirklich hinter dir steht. Oh Baby, ich werd irgendwann die Eins sein. Du willst wieder zurück, doch ich sag bye bye. High life, wenn du sagst, ich fall, dann irrst du dich. Babe, du interessierst mich nicht. Diese Zeiten sind vorbei, heute Rolex, Show Egg. Trotz allem trink ich halt weiß kein Moet. Ey, sowas wie dich brauch ich nicht. Ich sagte dir damals schon, Baby, bitte glaub an mich. Ich war nie der Klassenbeste, fick Bücher. Zwei Dinge, die ich stets verhauen habe, Mathe-Tests und Mitschüler. Wir waren zu ungleich, du meintest, ich sei unreif. Und meine Eiweißshake schädlich für die Gesundheit. Doch als dein Ex sich aufweigen wollte, war mein Bizeps plötzlich super, als der Typ über drei Bordsteine rollt. Jeden Tag nur Gejammer. Okay, du hast gelacht, als ich sagte, chill mal bitte, Baby, ich hab schon ne Mama. Doch das änderte nichts, und im Unterschied zu dir hat meine Mama immer gewusst, dass aus dem Jungen schon was wird. Und heute scheint mir so die Sonne aus dem Arsch. Wer heute hinter mir läuft, kann sich das Sonnenstudio sparen, yeah. Check mein Album, Babe, wär schön, wenn du mal reinhörst. Sie nennen mich Emma, doch ich bin nicht von den Spice Girls. Und ich mach keine Beincurls, ich pomp ledig dich Arme. Denn mehr braucht man nicht für das Zählen vom Bargeld. Oh Baby, ich werd irgendwann die Eins sein. Du willst wieder zurück, doch ich sag bye bye. High life, wenn du sagst, ich fall, dann irrst du dich. Babe, du interessierst mich nicht. Diese Zeiten sind vorbei, heute Rolex, Show Egg. Trotz allem trink ich halt weiß kein Moet. Ey, sowas wie dich brauch ich nicht. Ich sagte dir damals schon, Baby, bitte glaub an mich. Ganz ehrlich, Baby, lass mich bitte in Ruhe. Und außerdem hab ich mehr Titten als du.